mich Freude erfüllt oder Traurigkeit quält. Herr, ich lieb dich, ich vertrau dir. Ob mein Herz für dich brennt oder Schwachheit mich lebt. Herr, ich lieb dich, ich vertrau dir. Du bist mein Halt und du bist mein Lieb. Du schenkst mir Hoffnung, zeigst mir den Weg. Alle Zeit sing ich von deiner Liebe. Alle Zeit sing ich von deiner Macht. Alle Zeit sing ich von deiner gütig und treu, deine Liebe, sie bleibt alle Zeit. Ob ich sehe, wie du führst oder zweifle an mir, Herr, ich lieb dich, ich vertraue. Ob im Licht deiner Kraft oder in tiefster Nacht, Herr, ich lieb dich, ich vertrau dir. Du bist mein Halt und du bist mein Lied. Du schenkst mir Hoffnung, Zeit. Von deiner Liebe. Alle Zeit sing ich von deiner Macht. Alle Zeit sing ich von deiner Freundlichkeit. Du bist gütig und treu, deine Liebe, sie bleibt alle Zeit. Alle Zeit sing ich von deiner Liebe. Alle Zeit sing ich von deiner Macht. Alle Zeit sing ich von deiner Freundlichkeit. Du bist gütig und treu. Deine Liebe, sie bleibt alle Zeit. Vater, ich danke dir, dass du so gut über uns denkst und dass du einfach uns von einer anderen Perspektive siehst. So anders einfach. Vater, und das von dir zu lernen, das ist wirklich das Beste. Vater, weil wenn ich weiß, dass du mich liebst, dann kann ich ja den anderen ganz genauso sehen. Aber ohne das, also wenn ich nicht weiß, dass ich geliebt bin von dir, dann geht es ja gar nicht. Vater, und ich danke dir dafür, dass du es so oft uns deutlich machst, jeden Tag in so vielen Momenten, dass du uns liebst, Vater. Und deine Treue, die ist so unglaublich. Und es ist so faszinierend, wie du mit uns umgehst, Jesus. Dafür möchte ich dir einfach von Herzen Danke sagen. Gott, du bist gut.